Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We were talking yesterday that God is only light and there's not a trace of darkness in him. Gestern haben wir gesagt, dass Gott nur Licht ist und dass es in ihm keine Spur von Dunkelheit gibt. But there is one more implication to this that I would like to bring. Aber das schließt noch etwas anderes ein, das ich hier erwähnen möchte. In darkness there is hiding. In light you can't hide anymore. In der Dunkelheit kann man sich verstecken, aber im Licht kann man sich nicht mehr verstecken. The moment I turn the light on, I can see everything that's happening here in this room. Sobald ich das Licht einschalte, kann ich alles sehen, was in diesem Raum passiert. If God is pure light and there is absolutely no trace of darkness in him. Wenn Gott pures Licht ist und es absolut keine Spur von Dunkelheit in ihm gibt, this also means there is absolutely no surprises with God. Bedeutet das auch, dass es absolut keine Überraschungen in Bezug auf Gott gibt? When I was young, there were some people who used to say a phrase that sounds very spiritual, but I don't think it's correct. Als ich jung war, gab es einige Leute, die einen Satz sagten, der sehr geistlich klingt, aber meiner Meinung nach nicht richtig ist. The ways of God are mysterious and are beyond finding out. Die Wege Gottes sind geheimnisvoll, man kann sie nicht ergründen. They made God this strange, mysterious being that nobody can figure out. Sie machten Gott zu diesem seltsamen, geheimnisvollen Wesen, das niemand verstehen kann. You never quite know what he's up to. Und von dem man nie genau weiß, was er vorhat. You always have these kind of question marks. I wonder what he's going to do next. Man fragt sich immer, was wird er wohl als nächstes tun? Is he going to send me in the wilderness or is he going to send me to the promised land? Wird er mich in die Wüste schicken oder ins gelobte Land? Is he going to be good to me or is he going to maybe punish me? Wird er gut zu mir sein oder mich vielleicht bestrafen? There's nothing hidden about God. Everything has been revealed. Es gibt nichts Verborgenes an Gott. Alles wurde offenbart. If God is pure light, then that means everything is seen. Wenn Gott reines Licht ist, dann bedeutet dies, dass alles sichtbar ist. Remember, the light that came was Jesus, and through Jesus the light of God was revealed too. Denke daran, Jesus ist das Licht, das gekommen ist, und durch Jesus wird auch das Licht Gottes offenbart. I do understand that before Jesus came, there were many hidden parts to God. Mir ist klar, dass es vor dem Kommen Jesu viele verborgene Teile Gottes gab. That's why the Bible calls it the mystery that was hidden. Deshalb nennt es die Bibel das Geheimnis, das verborgen war. God is light and we have to stop trying to act like there are so many secrets to God. Gott ist Licht und wir müssen aufhören, so zu tun, als gäbe es so viele geheimnisvolle Seiten an Gott. But you know what else this means? Aber weißt du, was das noch bedeutet? It means that everywhere where we walk and represent God well, we also represent light. Es bedeutet, dass überall, wo wir hingehen und Gott gut repräsentieren, wir auch das Licht repräsentieren. We are supposed to walk as the children of the light. Wir sollen als Kinder des Lichts wandeln. Now let us go to the next verse in verse 6. Gehen wir zum nächsten Vers, Vers 6. This is where John is telling you what I already started to say. Hier schreibt Johannes das, worüber ich bereits zu sprechen begonnen habe. If we claim that we share life with him, wenn wir behaupten, dass wir das Leben mit ihm teilen, here actually it's talking about koinonia. So if we claim we have this true deep fellowship with him, hier geht es eigentlich um koinonia. Wenn wir also behaupten, diese wahre tiefe Gemeinschaft mit ihm zu haben, look what John says, what has to then happen. Schau, was dann laut Johannes geschehen muss. If we claim that we share life with him, but keep walking in the realm of darkness, we are fooling ourselves and not living the truth. Wenn wir behaupten, dass wir das Leben mit ihm teilen, aber weiterhin im Reich der Finsternis wandeln, betrügen wir uns selbst und leben nicht in der Wahrheit. I find it very difficult to walk with people who kind of have so many dark areas in their lives. Ich finde es sehr schwierig, mit Menschen unterwegs zu sein, die viele dunkle Bereiche in ihrem Leben haben. I do understand that here the Bible is talking about walking in the darkness of sin. I understand that. Mir ist klar, dass die Bibel hier von einem Wandeln in der Finsternis der Sünde spricht. Das ist mir klar. Because when the Bible talks about the realm of darkness, it's the kingdom of darkness, it's this kingdom of the devil in this world. Denn wenn die Bibel vom Reich der Finsternis spricht, dann ist damit das Reich der Finsternis, das Reich des Teufels in dieser Welt gemeint. Can't live in the kingdom of darkness, live like the kingdom of darkness, and claim we actually share the life with Jesus. Wir können nicht im Reich der Finsternis leben und das Reich der Finsternis mögen und behaupten, dass wir tatsächlich das Leben mit Jesus teilen. That's when John says we actually totally fooling ourselves. Johannes sagt, dass wir uns damit nur etwas vormachen. So we have to live our lives that everything is light, there's nothing hidden. Wir müssen unser Leben so leben, dass alles Licht ist, dass es nichts Verborgenes gibt. And we have to live our lives that we don't share with the works of darkness in the system called world. Und wir müssen unser Leben so leben, dass wir es nicht mit den Werken der Finsternis in dem System, das Welt genannt wird, teilen. Paul is teaching the same thing that John is teaching here. Paulus lehrt dasselbe, was Johannes hier lehrt. He says, what fellowship can light and darkness have? It doesn't fit. Er sagt, was hat Licht mit Finsternis zu schaffen? Das passt nicht zusammen. You can either have koinonia with darkness or you can have koinonia with light. Both is not possible. Man kann entweder koinonia mit der Finsternis haben oder koinonia mit dem Licht. Beides gleichzeitig ist nicht möglich. There are so many people that I personally have met. It's just incredible. Ich habe so viele Menschen getroffen. They make so many compromises. They make crooked business deals. They cheat a little here, they cheat a little there, and then they ask me to pray for them that they will be blessed. Die so viele Kompromisse eingehen. Sie machen krumme Geschäfte, betrügen hier ein bisschen, betrügen da ein bisschen und bitten mich dann, für sie zu beten, damit sie gesegnet werden. How? I mean, this doesn't even make sense. You're fooling yourself. Wie denn? Es macht doch keinen Sinn. Sie betrügen sich selbst. If you choose to walk in the realm of darkness, as John said, while you're fooling yourself if you still think you can have koinonia with God who is in light. Wenn du dich dafür entscheidest, im Reich der Finsternis zu wandeln, wie Johannes sagt, dann betrügst du dich selbst, wenn du immer noch denkst, dass du koinonia mit Gott haben kannst, der im Licht ist. For us it should be common sense that we cannot walk in the kingdom of darkness and at the same time walk in the kingdom of light. Like I have one foot in this kingdom and one foot in the other kingdom. That doesn't work. Für uns sollte es selbstverständlich sein, dass wir nicht im Reich der Finsternis und gleichzeitig im Reich des Lichts wandeln können. Als stünde man mit einem Fuß in diesem und mit dem anderen in jenem Reich. Das funktioniert nicht. You have to choose with whom you want to walk in intimate fellowship with, the darkness or the light. Du musst dich entscheiden, mit wem du in inniger Gemeinschaft leben möchtest, mit der Finsternis oder dem Licht. Both does not work. Beides geht nicht. Tomorrow I'll tell you a story that was interesting and quite shocking. Morgen erzähle ich dir eine interessante und ziemlich schockierende Geschichte. I will see you tomorrow. Bis morgen.